Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute die Lage der neuen Bundesländer nach 15 Jahren deutscher Einheit. Von der Vision blühender Landschaften zur nüchternen Bestandsaufnahme. Eine Sendung von Claudia van Laak. Das Ergebnis der jüngsten Bundestagswahlen zeigt es. Auch nach 15 Jahren deutscher Einheit ist die Bundesrepublik ein geteiltes Land. In Ost und West wird unterschiedlich gewählt. In allen 5 neuen Ländern erhielt die Linkspartei über 20% der Stimmen. In Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen verwiesen die Sozialisten die CDU zudem auf Platz 3. Die Partei Helmut Kohls, die einen maßgeblichen Anteil hat am Zustandekommen der deutschen Einheit. Fragt man in Ostdeutschland nach der persönlichen Bilanz von 15 Jahren deutsche Einheit, so redet kaum jemand über Werte wie Freiheit oder Demokratie. Im Vordergrund steht die wirtschaftliche Situation. Arbeit oder Nichtarbeit, das ist die entscheidende Frage, an der Scheitern oder Gelingen der deutschen Einheit gemessen wird. Es ging zu schnell jetzt mit dem Mauerfall. Und weil ja viele Leute, also jetzt ob es Ältere sind oder auch sogar auch Jüngere, die kommen einfach nicht zur Rande. Also, oder gerade wie speziell Arbeitslosigkeit, was wir ja früher nicht kannten. Ne? Familiär, ich habe noch 8 Geschwister, es sind viele arbeitslos. Rundweg positiv. Also für mich hätte nichts Besseres kommen können als die Wende. Es gibt immer die tollen Umfragen, Gewinner, Verlierer oder Wende. Also ich bezeichne mich ganz klar als Gewinner. Manchmal könnte man auch nochmal die Mauer neu aufbauen. Von der Sicherheit der Arbeit. Also hier früher haben wir immer Arbeit gehabt. Und dann denkt man sich manchmal, mein Gott, hat man die Mauer hoch. Fährt vielleicht anders, aber die wollen wir eigentlich nicht wieder haben, die Mauer, davon abgesehen. Es ist vor allen Dingen ein Versprechen, das niemand in den neuen Ländern vergessen wird. Das Versprechen Helmut Kohls, Ostdeutschland in blühende Landschaften zu verwandeln. Am Vorabend des 3. Oktober 1990 sagte der damalige Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung: Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen, durch die Politik der sozialen Marktwirtschaft, werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen blühende Landschaften geworden sein. Von den blühenden Landschaften hat Helmut Kohl oft gesprochen, in Regierungserklärungen, in Wahlkampfreden, auf Parteitagen. Für den damaligen Bundeskanzler und CDU-Parteivorsitzenden war das kein leeres Gerede. Er glaubte fest an die blühenden Landschaften und erläuterte oft, warum er dieser Überzeugung war. Erstens seien die Ostdeutschen mindestens so fleißig, so intelligent und so kreativ und begabt wie die Westdeutschen, sagte Helmut Kohl kurz vor der Vereinigung. Zweitens, sie haben im Gegensatz zu der Entwicklung beim sogenannten Deutschen Wirtschaftswunder nach 1948-49 einen besseren Start, weil sie ja gemeinsam mit der Bundesrepublik diesen Weg gehen. Und der dritte Punkt, und das ist ganz wichtig, im Gegensatz zu 1948-49 beim Beginn der Bundesrepublik haben wir jetzt eine internationale Lage, die hilfreich ist. Es ist keine Absperrung, sondern die DDR wird sofort in diesen großen Wirtschaftsraum hineinkommen. Letzteres war eine fatale Fehleinschätzung. Fehlende Absperrung, das bedeutete, von einem Tag auf den anderen wurden die DDR-Betriebe der vollen Wucht eines globalisierten Wettbewerbs ausgesetzt. Auf diesen Wettbewerb waren sie nicht vorbereitet. Ihre Ausgangsbedingungen waren denkbar schlecht. Wie Marktwirtschaft funktionierte, wusste kaum jemand in den Leitungen der DDR-Kombinate. Die Währungsunion hatte den Betrieben eine zusätzliche Last aufgebürdet. Auch die Schulden wurden 1:1 bzw. 1:2 umgestellt. Außerdem waren die Unternehmen lange Jahre auf Verschleiß gefahren worden. Dringend notwendige Investitionen blieben aus. Der Westen hatte ein viel zu rosiges Bild vom Zustand der DDR-Wirtschaft. Dazu die frühere Treuhandchefin Birgit Breuel. Sie dürfen nicht vergessen, dass auch die OECD, die ja immerhin international einen hohen Rang hat, die frühere DDR als siebtgrößte Wirtschaftsmacht der Welt definiert hat. Und insoweit sind wir da alle einem Fehler aufgesessen, was ich zum ersten Mal im vollen Umfang realisiert habe, als wir die ersten D-Mark-Öffnungsbilanzen unserer Firmen auf den Tisch bekamen und mit Entsetzen sehen mussten, wie katastrophal die Lage war. Was folgte, war eine beispiellose Deindustrialisierung. Eine gesamte Volkswirtschaft brach in kürzester Zeit zusammen. Von 10 Arbeitsplätzen in der Industrie blieb nur einer übrig. Helmut Kohl hat politisch alles richtig, wirtschaftlich aber alles falsch gemacht, analysierte der CDU-Politiker und frühere Ministerpräsident Baden-Württembergs Lothar Späth, der sich nach der Wende als Sanierer der Zeiss-Nachfolgebetriebe in Jena einen Namen gemacht hat. Wirtschaftsforscher teilen diese Einschätzung. Der Einigungsprozess ist durch fatale wirtschaftspolitische Fehler gekennzeichnet, sagt Joachim Ragnitz vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Im Nachhinein muss man als Fehler kennzeichnen den Umtauschkurs bei der Währungsunion, der eher sozialpolitisch motiviert war. Man muss wohl auch als Fehler kennzeichnen die teilweise überstürzte Privatisierungspolitik der Treuhand. Da hätte man sich möglicherweise ein, zwei Jahre länger Zeit lassen können. Und man hätte Sonderregelungen für den Osten zulassen sollen. Das komplizierte westdeutsche Rechtssystem hätte nicht von einem Tag auf den anderen eins zu eins auf den Osten übertragen werden dürfen, ist der Wirtschaftsforscher überzeugt. Das habe die Betriebe stranguliert und in die Pleite getrieben. Joachim Ragnitz kritisiert außerdem die vergleichsweise rasche Lohnangleichung an das Westniveau. Die Löhne seien für die Produktivität zu hoch gewesen. Verantwortlich dafür ist nach Ansicht des Wirtschaftsforschers ein Kartell von westdeutschen Arbeitgebern und westdeutschen Gewerkschaftsfunktionären. Die Interessenlage da war nicht unbedingt eine ostdeutsch geprägte, sondern die westdeutschen Unternehmensvertreter haben häufig genug mehr das Interesse ihrer westdeutschen Muttergesellschaften im Blick gehabt. Das heißt also, sie wollten keine Billiglohnkonkurrenz im Osten haben. Ähnliches ist aus der Treuhand bekannt. Es gibt viele Beispiele, in denen westdeutsche Unternehmen ihre ostdeutschen Konkurrenten aufkauften und dann in die Insolvenz gehen ließen. Auch der spektakuläre Fall der Kali-Grube Bischofferode in Thüringen ist ein solches Lehrstück. Die Kali-Kumpel versuchten vergeblich, mit einem Hungerstreik ihre Grube zu retten. Obwohl es einen Kaufinteressenten gab, lehnte die Treuhand eine Privatisierung ab. Die Grube wurde geschlossen. Der Druck des in Hessen ansässigen Unternehmens Kali und Salz auf die Treuhand war zu groß. Mittlerweile wird das thüringische Kali-Salz durch einen Tunnel von Hessen aus abgebaggert. Die Kumpel in Ostdeutschland haben das Nachsehen. Anfang der 90er Jahre herrschte in der Politik die Vorstellung, ist die marode Ostwirtschaft erst einmal abgestorben, wird sich auf den Trümmern etwas Neues entwickeln, ein zweites deutsches Wirtschaftswunder. Aufbau Ost gleich Nachbau West. Bei der Bilanzpressekonferenz der Treuhand Ende 1994 sagte der damalige Vorsitzende des Treuhandverwaltungsrates Manfred Lennings: Bei allen Wirtschaftsfachleuten der ganzen Welt besteht kein Zweifel darüber, dass Ostdeutschland in den nächsten Jahren die Hauptwachstumsregion Europas sein wird. Auch dies eine fatale Fehleinschätzung. Einem kurzen Boom Mitte der 90er Jahre, ausgelöst durch das enorme Wachstum der Baubranche, folgte der Absturz. Ostdeutschland ist jetzt beim Wachstum das europäische Schlusslicht. Uwe Müller, Autor des Buches Super-GAU Deutsche Einheit. Ostdeutschland ist die wachstumsschwächste Region in Europa insgesamt. Und Brüssel sagt, dass 2/3 der deutschen Wachstumsschwäche auf die unbewältigten Folgen der Einheit zurückzuführen sind. Dieser Prozess wird sich dann fortsetzen. Das bedeutet Wohlstandsverluste für alle in Deutschland. Nach Ansicht von Uwe Müller ticken in Ostdeutschland drei Zeitbomben. Die erste besteht in dem Mangel an leistungsfähigen Unternehmen. Die zweite in der demografischen Entwicklung, die dritte im Zustand der öffentlichen Haushalte. Ostdeutschland verfügt über zu wenige Unternehmen. Die Wirtschaft ist extrem kleinteilig strukturiert. In vielen Fällen sind die ostdeutschen Unternehmen verlängerte Werkbänke ihrer Mutterunternehmen im Westen. Es fehlen die Hauptverwaltungen, es fehlen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, Marketing und Vertrieb. Addiert man den Umsatz der 100 größten Unternehmen Ostdeutschlands, erreicht diese Summe noch nicht einmal den Jahresumsatz von Siemens. Der Osten ist mit nur 10% an den gesamtdeutschen Industrieumsätzen beteiligt. Gemessen an der Bevölkerung müsste der Anteil doppelt so hoch sein. Die gute Nachricht, die Industrie ist der Wachstumsmotor für den Osten. Die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes sind im letzten Jahr mit 8,8% doppelt so stark gewachsen wie westdeutsche Betriebe. Die Politik weist gerne auf Großinvestitionen und Neuansiedlungen hin. Das europäische Drehkreuz der Posttochter DHL am Flughafen Halle-Leipzig, der Chiphersteller AMD in Dresden und nicht zuletzt das BMW-Werk in Leipzig. Michael Jansen, Sprecher von BMW Leipzig. Leipzig liegt ja nicht nur im Osten Deutschlands, sondern mitten in Europa. Wenn man neue Absatzmärkte in Osteuropa sich vorstellt, dann ist Leipzig ein ganz idealer Standort. Leipzig hat den Wettbewerb von insgesamt 250 Standorten gewonnen und den Zuschlag für die 1,3 Milliarden Euro Investition bekommen. Vor allem ein wichtiger Aspekt war das Vorhandensein von qualifiziertem und qualifizierbarem, motiviertem Personal. Das haben wir hier in der Region in hervorragender Weise vorgefunden. Dann spielen Dinge eine Rolle wie die Behörden, Situation, wie planungssicher kann man so ein Werk aufbauen. Alles hat also hervorragend geklappt. Das liegt auch an den sehr flexiblen Strukturen hier in den neuen Bundesländern. Ein weiterer Punkt, der für Leipzig sprach: ein knappes Drittel der Investitionssumme bekommt BMW vom Staat geschenkt, dank der Förderbedingungen in den neuen Bundesländern. BMW Leipzig beschäftigt derzeit 2300 Mitarbeiter. Langfristig sollen es 5500 werden. Dazu kommen die Zulieferer, die sich im Laufe der Zeit rund um das Werk ansiedeln werden. Wie dringend diese neuen Arbeitsplätze in Ostdeutschland benötigt werden, zeigt die Zahl der Interessenten. Sage und schreibe 140.000 Personen haben sich um die freien Stellen beworben. Es bräuchte viele ähnliche Ansiedlungen wie die von BMW, um die Arbeitslosigkeit auf ein erträgliches Maß abzusenken. Für BMW bedeutet die Investition in Leipzig eine längerfristige Entscheidung für die Region. Deshalb weist BMW-Sprecher Jansen auch auf die demografische Entwicklung hin, die für ein Automobilwerk dieser Größe durchaus von Bedeutung ist. Etwas ganz Wichtiges, was die Region für die Zukunft dringend braucht, ist eine weiterhin funktionierende Berufs- und Hochschulausbildung. Denn wenn man die demografische Entwicklung sieht, dann weiß man, dass man in 15, 20 Jahren, dass wir ein großes Problem haben werden, qualifizierten Berufsnachwuchs zu finden. Ostdeutschland hat seit der Vereinigung bis heute etwa 1,5 Millionen Menschen verloren, zum Teil durch Abwanderung, zum Teil durch den massiven Geburtenrückgang. Prognosen gehen von einem weiteren Bevölkerungsverlust aus. Bis 2010 wird die Zahl der Erwerbsfähigen voraussichtlich um 22% schrumpfen. Eine Zeitbombe, meint der Buchautor und Volkswirt Uwe Müller. Etwa 16% aller Wohnungen in Ostdeutschland stehen leer. Wir haben ein Programm, das nennt sich Stadtumbau Ost, ein sehr verharmlosender Titel. In Wirklichkeit geht es darum, ganz großflächig Häuser und Wohnungen abzureißen. Und mit Sicherheit werden auch ganze Dörfer verschwinden. Die ostdeutsche Bevölkerung schrumpft und wird älter, beides in einem dramatischen Tempo. So hatte Mecklenburg-Vorpommern 1990 die jüngste Bevölkerung Deutschlands. Der Durchschnitt lag bei 35,8 Jahren. Mittlerweile ist Deutschlands nordöstliches Bundesland auf Platz 10 abgerutscht. Die Bevölkerung ist heute durchschnittlich 42,3 Jahre alt. Schrumpfung und Überalterung. Diese Prozesse lassen sich in den Randregionen Ostdeutschlands besonders gut beobachten. In der Uckermark, der Prignitz, in Vorpommern oder im märkischen Oderbruch. Dort, wo die CDU bei der jüngsten Bundestagswahl unter die 20%-Marke gerutscht ist. Genschmar ist ein 350-Seelendorf im Oderbruch, 2 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Brandenburgs traurigstes Dorf, titelten die Zeitungen, als im letzten Jahr bekannt wurde, dass die Arbeitslosigkeit hier bei über 50% liegt. In Genschmar hat kaum jemand Lust, den Tag der deutschen Einheit zu feiern. Nee, also zum Feiern gibt's da nichts. Nee, also da bin ich ja ganz dagegen. Na warum? Wenn Sie mit 600 Rente auskommen müssten und so hier auf dem Dorf, ist ja alles tot. Nee, gar nicht. Ohne Arbeit und auch keine Aussicht mehr. Nee, eigentlich nicht. Was hat er uns hier gebracht? Gar nicht. Nicht gut. Das Gebäude, in dem früher der Dorfkonsum untergebracht war, steht leer. Niemand will dort ein neues Geschäft eröffnen. Der Kindergarten zählte zu DDR-Zeiten 60 Kinder, jetzt sind es noch 14. Die LPG beschäftigte früher 80 Arbeitskräfte, jetzt noch 20. Einige aus Genschmar pendeln täglich 3 Stunden zur Arbeit nach Berlin. Andere fahren bis in die Schweiz, kommen nur alle 4 Wochen nach Hause. Viele junge Leute sind weggezogen. Lehrstellen gibt es ja hier nicht. Wo sollen sie denn? Die gehen weg. Und wenn sie weggehen, kommen sie auch nicht mehr zurück. Das ist ganz logisch. Und das ist natürlich für so eine Orte hier, die Region, ist es sehr schlimm, wenn die Jugend weggeht. Was soll die Jugend hier machen? Hier können sie nichts machen. Die 3er, die Landwirtschaft braucht, oder die 5er. Und mehr haben wir ja nicht. Zurückbleiben diejenigen, die nicht mobil sind. Leute wie Viola Krill. Die 32-Jährige ist seit 6 Jahren arbeitslos und pflegt ihre schwerkranke Schwiegermutter. Auch ihr Mann ist arbeitslos. Da die Familie jetzt mehr Pflegegeld bekommt, wird Viola Krill das Arbeitslosengeld II ganz gestrichen. Keine gute Perspektive. Hat sie schon überlegt, der Arbeit hinterher gen Westen zu ziehen, wie so viele hier? Ja, überlegt oft genug, aber wie noch? Ne? Aber man ist hier groß geworden. Möchte man jetzt auch nicht irgendwie einfach sagen, naja, hau ich einfach mal ab. Hier ist die Familie alles, ne? Und so was kann man eben eine Pflegebedürftige Frau nicht nur antun. Neue Betriebe sind im Oderbruch seit der Wende kaum entstanden. Wer investieren will, macht dies auf der anderen Seite der Oder, in Polen. Dort sind die Löhne niedriger. Noch kann es sich die Gemeinde Genschmar leisten, einen eigenen Kindergarten zu betreiben und die kommunalen Wohnungen für einen Preis von 4 Euro pro Quadratmeter zu vermieten. Glaubt man den Wirtschaftsforschern, werden für die Bewohner der ostdeutschen Randregionen bald härtere Zeiten anbrechen. Joachim Ragnitz vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Dort muss man sehen, wird man weder ein Westdeutschland vergleichbares Einkommensniveau erreichen können, noch ein vergleichbares Beschäftigungsniveau. Und man wird auch Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge nicht mehr so haben können wie bisher. Also da wird man dann teilweise alternative Lebenskonzepte verwirklichen können, schlicht aus Not. In einem Punkt haben die Ost- die westdeutschen Flächenländer in kürzester Zeit eingeholt, beim Produzieren von Schulden. Rühmliche Ausnahme ist Sachsen. Die 4 anderen neuen Länder befinden sich in der Spitzengruppe der deutschen Schuldenmacher. Die Einnahmen der ostdeutschen Länder sind dank des Solidarpakts vergleichsweise hoch. Sie liegen sogar über den Einnahmen finanzschwacher westdeutscher Flächenländer. Im Jahr 2020 läuft der Solidarpakt allerdings aus und die Schuldenlast wird erdrückend. Also die Spielräume in finanzpolitischer Sicht sind einfach katastrophal klein. Nehmen wir hier Sachsen-Anhalt, die werden ungefähr, wenn unsere Prognosen zutreffen, ungefähr die Hälfte ihrer Einnahmen verlieren bis zum Jahre 2020. Also es ist schwer vorstellbar, wie so ein Land das, wie eine Landesregierung das politisch aushalten will und wie so ein Land dann aussehen soll. Bereits jetzt streiten sich Ost und West um die Verwendung der Solidarpaktmittel. Hat sich doch herausgestellt, dass viele Milliarden zweckentfremdet ausgegeben worden sind. Das Institut für Wirtschaftsforschung Halle, IWH, hat ausgerechnet, dass die Hälfte der 10,5 Milliarden Euro, die im letzten Jahr flossen, nicht investiert, sondern für den Konsum ausgegeben wurde. Laut IWH sind netto bislang 130 Milliarden Euro nach Ostdeutschland geflossen. Damit wurden die Städte saniert, neue Straßen gebaut, die Infrastruktur in vielen Regionen auf Westniveau gebracht. Doch das Wirtschaftswachstum stagniert. Jeder dritte in den neuen Ländern ausgegebene Euro wird nicht selber erwirtschaftet. Seit Jahren ist die Arbeitslosenquote im Osten doppelt so hoch wie im Westen. Nach Ansicht vieler Ostdeutscher hat nicht nur Helmut Kohl, sondern auch sein Nachfolger Gerhard Schröder sein Versprechen nicht gehalten. Schröder sagte 1998 in seiner Regierungserklärung: Gerade in den neuen Bundesländern haben die Bürgerinnen und Bürger ihre ganz speziellen Erfahrungen gemacht mit Dichtung und Wahrheit in der Politik. Sie haben deshalb einen Anspruch darauf, dass wir die Probleme vor Ort beim Namen nennen, vor Ort Lösungen entwickeln und die dann auch zügig durchsetzen. Ich habe als Bundeskanzler erklärt, den Aufbau Ost zur Chefsache zu machen. Schröder rief den sogenannten Gesprächskreis Ost der Bundesregierung unter Klaus von Donani ins Leben. Dieser stellte im letzten Sommer seine Abschlusserklärung unter der Überschrift Kurskorrektur des Aufbau Ost vor. Darin heißt es unter anderem: Ein stagnierender Osten mit hohem Transferbedarf ist eine große Gefahr für die Zukunftsentwicklung von ganz Deutschland. Auf dem bisherigen Weg ist das Ziel einer selbsttragenden Wirtschaft im Osten offenbar nicht zu erreichen. Eine Kurskorrektur beim Aufbau Ost ist erforderlich. Die geforderte Kurskorrektur ist bislang nicht oder nur marginal erfolgt. Die Ostexperten Uwe Müller und Joachim Ragnitz sind sich einig. Die Politik verschweige den Wählerinnen und Wählern die wahre Situation in den neuen Ländern. Die Bundesregierung hat da, glaube ich, auch viel Porzellan im Osten zerschlagen, weil einfach die für jeden offensichtlichen Probleme sich in den offiziellen Verlautbarungen der Bundesregierung überhaupt nicht widerspiegeln. Wir haben eine große Koalition des Verschweigens. Da nehmen sich die beiden Volksparteien nichts. Man hat die Lage beschönigt, sich den wahren Problemen, die es in Ostdeutschland gibt, nicht zugewendet. Am Wochenende wird in Potsdam der Tag der Deutschen Einheit gefeiert, mit einem großen Bürgerfest und einem Staatsakt am 3. Oktober. Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck hat die Richtung vorgegeben. Die Bilanz könne sich nach 15 Jahren sehen lassen. Der Einheitsprozess werde zu oft schlecht geredet, sagt der SPD-Politiker. Das war Hintergrundpolitik. Heute die Lage der neuen Bundesländer nach 15 Jahren deutscher Einheit. Von der Vision blühender Landschaften zur nüchternen Bestandsaufnahme. Eine Sendung von Claudia van Laak. Redaktion Bernd Kallina. Morgen in Hintergrundpolitik: schwieriger Startschuss für einen Marathonlauf. Die EU will die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufnehmen.